Du, Hödi, hast du den Drecksau bei uns im Haus schon gesehen? Mei, Rosi, der ist mir auch schon aufgefallen. Du, schau mal da hinten, der startet doch. Ich glaube auch. Ja, was tut denn der da? Busen! Seine Vorliebe sind Riesentitten, hängen frei mit dicken Nippeln. Oh, oh, oh, oh, oh. Hey ho, Hupenheiz, der Busenkampf zur Nummer 1, der Schweinehund in dieser Stadt, der lieblings den Finger hat. Hey ho, Hupenheiz, schlechtes Gewissen hat der Kai, die fetten Möpfe jeder Frau. Keine sicher, ihr kriegt mich nie.